Dişen. Guten Tag, mein Name ist Kaner. Ich bin zuständig für Sie. Ich würde gerne mit Ihnen ein Anamnesegespräch durchführen. Kurz zum Ablauf würde ich nach Ihren persönlichen Daten erfahren. Wie heißen Sie? Mein Name ist Fisch, Peter Fisch. Peter Fisch. Könnten Sie bitte Ihren Nachnamen langsam buchstabieren? Fisch, FISCH. Okay, Herr Fisch, wann sind Sie genau geboren? Am 5. Oktober 1971. Okay, wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,74 groß und 80 Kilogramm schwer. Okay, was führt Sie zu uns, Herr Fisch? Ich habe zunehmende Bauchschmerzen Wo sind die Schmerzen genau? im Unterbauch. Wann hat die Schmerzen begonnen? Vor 3 Tagen. Vor 3 Tagen. Und die werden immer schlimmer. Okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei nur kein Schmerzen sind starke Schmerzen entspricht? 7. Sieben. Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben? Sind sie stechende, Beides drückend und stechend. drückende, Also dumpfende? die Schmerzen werden immer schlimmer. Ich wollte eigentlich gar nicht kommen, aber es ging nicht anders. Ich musste jetzt kommen und die Schmerzmedikamente, die ich eingenommen habe, haben auch nicht gewirkt zu Hause. Deswegen bin ich hier und hoffe, dass Sie mir helfen können. Ja, natürlich. Wir sind für Sie da. Und Herr Fisch, Geben Sie mir denn Schmerzmedikamente oder geben Sie mir das später? Sie haben schon zu Hause ein Medikament eingenommen. Wie heißt der Name von Medikamenten? Paracetamol. Paracetamol. Wie viel Milligramm? Weiß ich nicht. Okay, Sie haben einmal angenommen. Nee, gestern schon 3 Stück, heute schon 2 Stück. Aber Okay. es wird nicht besser. Vielleicht Ja. können Sie mir schon mal was geben, damit die Schmerzen besser sind. Ja, haben Sie Allergien gegen Schmerzmittelmedikamente? Nicht bekannt. Okay, gut. Herr Fisch, ja, wenn Sie das Ende Gespräch die Schmerzen aushalten können, ja, besser für uns, die Diagnose sicher festzustellen. Aber wenn Sie nicht ertragen, kann ich gerne ein Schmerzmittel geben. Also ich kann noch ein bisschen aushalten, aber ich brauche dringend ein Schmerzmedikament, weil ich kann es nicht mehr aushalten gleich. Ja, ich beeile mich. Dankeschön. Herr Fisch, Sie haben gesagt, vor 4 Tagen die Schmerzen angefangen. Ja, sind die Schmerzen dauerhaft oder vorübergehend? Ja, also die sind eigentlich dauerhaft und die Aha. werden halt immer schlimmer. Ich habe jetzt noch keinen Tag gehabt, wo ich die Schmerzen nicht gehabt habe. Ist Ihnen dafür einen Auslöser aufgefallen? Nee, ich habe keine Ahnung, was sein könnte. Keine Ahnung. Also ich hab schon ein bisschen Angst auch, ne, weil mein Schwiegervater, also der ist an Darmkrebs verstorben und ich weiß nicht, ob das eventuell auch sowas sein könnte. Ja, Ihre Beschwerden können verschiedene Krankheiten verursachen, deswegen machen Sie sich keine Sorge. Ja, Herr Fisch, Sie haben gesagt, Unterbauchschmerzen, ja, wo sind die genau linken Seite, in der Mitte Ja, oder eher so mittig links. Mittig Lippen. links. Okay. Mittig links. Haben Sie diese Schmerzen einmal gehabt? Also so stark hatte ich die bisher noch nie. Das erste Mal so stark. Aber ich habe das schon mal gehabt, im Frühjahr diesen Jahres. Im Frühjahr. Und da sind sie aber von alleine wieder zurückgegangen. Da habe ich mir nichts bei gedacht, aber jetzt sind die extrem. Waren Sie damals behandelt worden Nö, oder? ich habe damals auch Paracetamol genommen. Das hat auch geholfen eigentlich. Okay. Haben Sie begleitende Symptome wie Übelkeit, Emesis? Ja, also ich habe ein bisschen Übelkeit habe ich. Ja, und ich habe das Gefühl, dass ich so langsam fiebrig werde. Also ich habe ein bisschen erhöhte Temperatur, glaube ich, aber ich habe auch nicht gemessen. Seit wann haben Sie Fieber? Seit gestern. Seit Also gestern. ich weiß nicht, ob es Fieber ist. Ich habe nicht gemessen. Ah, Aber Sie sind nicht fit. ich Okay. fühle mich warm an, ja. Ich habe kein Fiebermessgerät, deswegen. Okay, schwitzen Sie mehr? Ich habe jetzt in der Nacht ein bisschen geschwitzt, ja. Auch weil ich Schmerzen gehabt habe. Haben Sie Stillfrost auch? Nee, eigentlich nicht wirklich, nein. Okay. Mussten Sie sich übergeben? Nee, aber so ein leichtes Übelkeitsgefühl habe ich die ganze Zeit. Okay. Aber die Schmerzen sind im Vordergrund, also ich habe richtig Schmerzen. Haben Sie Verdauungsprobleme? Ja, also ich habe Durchfall in der letzten Zeit so ein bisschen vermehrt, immer wieder. Also seitdem ich die Bauchschmerzen habe. Wie oft gehen Sie zur Toilette zum Schüttelgang? Also ich war jetzt gestern, glaube ich, mehr als 5 Mal, 6, 7 Mal vielleicht, weiß ich nicht. Wie sieht aus Ihr Stuhl aus? Wässrig. Wässrig. Haben Sie das Blut im Stuhl bemerkt? Habe ich nicht bemerkt, nein. Okay. Wie ist der beim Muskellassen? Haben Sie Probleme beim Muskellassen? Nö, also so ein leichtes Brennen, aber es ist nicht so schlimm. Brennende Schmerzen. Ja, ist aber nicht der Rede wert. Also es ist wenig. Und sonst haben Sie sonstige Beschwerden, Atemnot, Herzrasen? Nicht, nee, habe ich nicht bemerkt. Nur diese starken Schmerzen, die ich aktuell habe. Ja, häufig haben Sie in der letzten Zeit ungewollte Ab- oder zugenommen? Nee, ich habe jetzt aber die letzten 3, 4 Tage wenig gegessen, deswegen habe ich bestimmt ein bisschen abgenommen, ja. Sie haben Appetitlosigkeit. Nee, ich habe wenig gegessen. Ich habe schon Appetit, aber ich habe wenig gegessen. Deswegen habe ich bestimmt abgenommen. Wie schätzen Sie vielleicht, wie viel Kilo haben Sie abgenommen? Ich hab mich nicht gewogen. Ich habe mich nicht gewogen. Wie meinen Sie in der letzten Zeit, ein Monat, 3 Monate? Nee, letzten paar Tage jetzt. Das Park, okay. Häufig können Sie gut schlafen, haben Sie Schlafprobleme? Jetzt aktuell oder generell? Generell. Generell eigentlich habe ich keine Probleme. Also ich habe viel Stress, deswegen schlafe ich manchmal schlecht, aber eigentlich wie immer. Und ja, ich möchte wissen über Ihre Gesundheitszustand. Sind Sie vollständig geimpft? Wie meinen Sie vollständig geimpft? Ja, gegen Kinderkrankheiten und gegen Corona sind Sie vollständig geimpft? Also ich habe die letzten Kontrolle bei meinem Hausarzt, das war schon jetzt bestimmt 5, 6 Jahre her, hat den Check-up gemacht, hat der nichts gesagt. Ich weiß es nicht. Okay. Vielleicht haben Sie zufällig Ihr Impfpass dabei? Leider nicht, zufällig nicht, nein. Okay. Und Sie haben keine Allergien? Haben Sie Unverträglichkeit gegen Lebensmittel oder Medikamente? Nicht bekannt, nicht bekannt. Also ich habe bemerkt, dass ich ein bisschen so gegen Milch und ein bisschen mit Krummeln und ein bisschen Bauchschmerzen reagiere, aber ich habe das noch nicht jetzt prüfen lassen. Okay. Ich hatte noch ein paar Fragen für aktuelle Beschwerden. Sind die Bauchschmerzen mit dem Verser verbunden? Habe ich nicht verstanden. Sind die Bauchschmerzen mit dem Essen verbunden? Ich habe jetzt die letzten paar Tage, wie gesagt, wenig gegessen. Also ich habe jetzt nur Suppe getrunken. Und die werden immer mehr, die Schmerzen. Okay. Herkes, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Ja, Blutzuckerkrankungen? ich habe Bluthochdruck, ich habe erhöhten Cholesterin. Und ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Ach, das ist schon länger. Das ist schon bestimmt 6, 7 Jahre her. Also vielleicht auch ein bisschen später. Es ist zufällig festgestellt worden bei dem Checkup bei meinem Hausarzt. Okay, was nehmen Sie dagegen ein? Ich nehme ein Blutdruckmedikament, ein Cholesterinsenker und etwas gegen die Schilddrüse ein. Wissen Sie die Namen von Medikamenten? Ja, das ist einmal Amlodipin, nämlich einmal am Tag. Wie viel Milligramm? Einmal. Weiß ich nicht. Und ein Atorvastatin heißt das. Das ist 20 Milligramm, das weiß ich. Und einmal L-Thyroxin, 25. Ich glaube, aber für die Milch. Das ist nicht so schlimm. Seit wann? Ich habe es nicht verstanden. Das ist nicht so schlimm. Sie, ah, okay. Ja, seit wann leiden Sie an Schilddrüsenunterfunktion? Wie gesagt, das ist vor 5, 6 Jahren festgestellt worden bei dem Checkup bei meinem Hausarzt. Okay. Waren Sie schon mal stationär irgendwelche Krankenhaus behandelt worden? Ich war ein paar Mal im Krankenhaus, aber ich habe nichts Schlimmes. Also ich habe einmal habe ich was am Knie gehabt, das musste kontrolliert werden. Und dann haben die da reingeguckt und ansonsten habe ich ja so nichts gehabt. Nee. Ja, wurden Sie schon mal operiert? Meine Mandeln sind raus. Schon in der Kindheit. Aus Kindheit, okay. Ja, Herr Fisch, ich möchte wissen über Ihre Lebensgewohnheiten. Rauchen Sie? Ich bin Raucher, ja. Seit wann rauchen Sie? Ach, das ist schon lange her. Ich bin jetzt 51 Jahre. Ich weiß nicht, 30 Jahre, vielleicht länger, 35 Jahre, weiß ich nicht ganz genau. Wie viele Zigaretten rauchen Sie täglich? Ja, 10 bis 15. Und trinken Sie Alkohol? Manchmal. Manchmal. Wie meinen Sie, pro Monat, pro Woche? Ab und zu am Wochenende ein bisschen. Was für Alkohol trinken Sie? Bier, Wein? Ja, Wein, Bier, sowas in der Art. Okay. Nehmen Sie bitte nicht persönlich. Haben Sie Kontakt mit dem Drogen? Ob ich Drogen einnehme? Ja, das ist eine routinemäßige Frage. Wir müssen diese Frage stellen. Nee, ich nehme keine Drogen ein. Okay. Ja, leben Ihre Eltern noch? Meine Eltern sind beide verstorben. Das tut mir leid. Woran sind Sie gestorben? Meine Mutter hat einen Schlaganfall. Und mein Vater hatte einen, man weiß nicht ganz genau, irgendeine Herzerkrankung. Der ist früh verstorben. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Okay. Kann es ein Herzinfarkt sein? Ich weiß nicht. Er hat eine Herzerkrankung. Okay. Hatten Sie Ihre Eltern noch sonstige Krankheiten wie Bluthochdruck, Blutzucker? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja, Krebs. Nee, Krebs hatten die beide nicht. Sie haben gesagt, Ihre Angehörige hat Krebs. Ja, mein Schwiegervater. Schwiegervater. Aber Sie haben keine erbliche Verbindung mit dem Schwiegervater. Haben Sie Geschwister? Ich habe keine Schwester, keine Brüder. Ich bin Einzelkind. Ja, Herr Fisch, was machen Sie beruflich? Ich bin Ingenieur. Maschineningenieur oder Bauingenieur? Ich bin Maschinenbauingenieur. Okay. Wo arbeiten Sie? Ich bin in einem Ingenieurbüro in Düsseldorf. Eigenes Büro oder? Nein, angestellt. Angestellt, okay. Sie haben schon gesagt, Sie haben Stress bei der Arbeit oder zu genau. Hause? Bei der Arbeit. Bei der Arbeit, okay. Ja, wie ist Ihr Familienstand? Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Wie viele Kinder haben Sie? Ich habe eine Tochter. Ist sie gesund? Ja. Gut. Machen Sie sportliche Aktivitäten regelmäßig? Ja, viel Fahrrad fahren, ne? Okay. Ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ich möchte nichts hinzufügen. Ich habe Schmerzen. Ich brauche etwas. Was glauben Sie denn, was ich habe? Ja, Herr Fisch, ich vermute, Sie haben Probleme mit dem Darm. Ihre Kann es also doch Krebs sein? Ja, das ist so früh, die Diagnose festzustellen, aber Ihre Beschwerden spricht nicht ganz für Krebs, aber nach der Untersuchung kann ich Ihnen die Diagnose sicher sagen. Was machen Sie denn jetzt für Diagnosen? Ja, ich werde jetzt Sie körperlich untersuchen. Danach ich gebe Ihnen einen Schmerzmittel und ein paar Labor- und bildgebendes Verfahren durchführen. Was heißt das, bildgebendes Verfahren? Habe ich nicht verstanden. Bildgebendes Verfahren, ja, so. So Bauchspiegelung und ja. Bauchspiegelung? Ja. Eine Operation wollen Sie machen? Nein, das ist nicht, das ist nur zur Beurteilung vor innere Organen Problemen. Ja. Bauchspiegelung heißt doch Operation, oder? Ich habe vielleicht falsch gesprochen, Bauch Ultraschall. Ultraschall, okay. Ja. Okay, dafür muss ich aber nicht in Narkose, ne, oder? Wir Sie auf Wunsch können Sie ja Beruhigungsmittel bekommen, nicht bei der Ultraschall, sondern Darmspiegelung vielleicht können wir durchführen. Aber, ach, Darmspiegelung wollen Sie auch machen? Nicht jetzt. Erst muss ich eine Infektion in inneren Organen ausschließen. Danach vielleicht. Muss ich hier bleiben oder kann ja, ich wieder nach Hause? Ich werde Sie jetzt stationär aufnehmen. Danach, ja, je nach den Ergebnissen von Untersuchungen, werde ich eine Therapie einleiten und ja, gegebenenfalls Flüssigkeit geben und ja, Flüssigkeit zum Trinken ja, oder? Antibiotika. Ja, zum Trinken? Sie haben Übelkeit, vielleicht das ist eine Flüssigkeitgabe durch Zugang besser für Sie. Zugang? Ja. Wie meinen Sie Zugang? Über mit einem Magenschlauch oder wie meinen Sie das? Nein, nie. In deinen Venen. Ach so, mit so einer Nadel. Ah, okay, verstanden. Ja. Okay. Sie können hier mich kurz warten, ich komme Ihnen gleich. Vielen Dank. Aber kommen Sie schnell, ich habe Schmerzen, ja? Ja, Oder kann schon jemand anderes Schmerzmedikamente geben, vielleicht bevor Sie weg sind? Oder können Sie das machen? ich werde Sie gleich untersuchen, danach ja, Aber ich habe während wirklich der Schmerzen. Ich Untersuchung habe jetzt gebe schon 20 Minuten jetzt mit Ihnen gesprochen. Ich habe ich. Ja, Schmerzen. das dauert nicht so lange. Innerhalb 1 Minute bin ich wieder da. Okay, Okay? alles klar. Dankeschön. Haben Kollegen andere Fragen? Strahlen die Schmerzen in eine bestimmte Region aus? Nein, mittig und links im Unterbauch. Wenn ich das Bein bewege, dann auch ein bisschen im Rücken. Haben diese Schmerzen plötzlich oder langsam angefangen? Wie gesagt, seit 3 bis 4 Tagen Aber zunehmend, langsam zunehmend. oder plötzlich anfangen? Plötzlich angefangen. Plötzlich anfangen. Noch andere Fragen? Arsatzgeschirr anfangen. Gerne. Bitte. Ja, guten Tag, Herr Oberarzt. Ich würde gerne Ihnen einen neuen Patienten, Herr Fischer, vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Gerne, schießen Sie los. Ja, es geht um Peter Fisch. Peter Fisch ist 50 Jahre alt, 1,74 Meter groß, 80 Kilo schwer. Herr Fisch hatte sich bei uns vor 4 Tagen plötzlich aufgetretener, zunehmender, drückender, stehender, unter Bauchschmerzen links vor. Herr Fisch berichtet, dass er gegen Schmerzen ja gestern dreimal, heute zweimal Paracetamol-Tablet eingenommen. Das hat aber ihm nicht geholfen. Können Sie noch mal ganz kurz sagen, wo hat er Schmerzen? Unter Bauchbereich links. Links, okay, Mitte. alles klar. Aber so starke Schmerzen Mitte, Sie haben gesagt. Okay, also mittig bis links. Okay, verstanden. Ja, Herr Fischt klagt über Nausea ohne Emesis. Auf Nachfrage hat er berichtet, fiebrig gefühlt habe. Und Hat er gemessen, Fieber? nein, er hat Okay. nicht gemessen und ja, er hat seit gestern 5-mal Diarrhoe und Insgesamt oder weswegen am Tag? am Tag. Also pro Tag 5-mal. Ja. Oder insgesamt? Pro Ja, Tag. pro Tag. Pro Ja. Tag. Und die Diarrhoe sieht aus wässrige und hat kein Blut Gemisch Inhalt und ja, er hat beim Masserlassen brennende Schmerzen. Die vegetative Anamnese, ja, erwähnt in der vegetative Anamnese, ungewollte abgenommen, Gewichtabnahme in den letzten Tagen und trotz guter Appetit, Er hat Gewichtsabnahme in den letzten Tagen. aber ja, sie hat so erwähnt, aber sie hat nicht Ja. Er, er hat sein Kilo nicht gemessen. Okay, also keinen relevanten Gewichtsverlust. Mhm. Oder? Ja, ich muss bei der körperlichen Untersuchung den Patienten wiegen, ob er abgenommen habe. Okay. Und, ja, er ist ja, gegen Kindheitskrankheiten oder Corona wohl geimpft. Er war vor 5 Jahren zur Kontrolle beim Hausarzt und das war keine Auffälligkeiten. Es sind keine Allergien bei ihm bekannt. Und manchmal hat er mich Produkte nicht vertragen. Er ist Raucher mit seit 30 Jahren rauche er 10 bis 15 Zigaretten und am Wochenende trinkt er gelegentlich Alkohol und Drogenkonsum wurden verneint. Es sind arterielle Hypertonie, es sind bei ihm arterielle Hypertonie und Hypothyreose, Hyperlipidämie bekannt. Deswegen nehme er regelmäßig folgende Medikamente ein: Amlodipin 5 Milligramm einmal, Atorvastatin 20 Milligramm einmal, L-Tyroxin 25 Milligramm einmal ein. Es ist bei ihm eine Tonsillektomie erfolgt als Kindheit. In der, In der Familienanamnese ist es erwähnenswert, dass seine Mutter an Apoplex gestorben ist und sein Vater an Herzerkrankung plötzlich gestorben ist. Er ist Einzelkind, häufig arbeitet als Maschinenbauingenieur bei einer Büro. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Er fährt viel mit dem Fahrrad. Meine Verdachtsdiagnose lautet akute Divertikulitis. Als Differentialdiagnostisch kommen Harnwegsinfekt, Colitis, Nierenkolik in Betracht. Meine Verdachtsdiagnose zur Abklärung würde ich erst den Patienten körperlich untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung erwarte ich im linken Bauchbereich Druckdolenz. Wenn es Komplikationen gibt, erwarte ich Abwehrspannung im Bauchbereich. Ich werde Vitalparameter messen. Er fühlt sich fiebrig. Wenn ein Plexi gibt, kommt eine Infektion in Frage. Und ich werde eine digitale Rektaluntersuchung durchführen. Bei der Untersuchung vielleicht kann zum Ausschluss einen Darmkrebs und vielleicht rektal, ich werde eine rektale Fieber messen, kann ich vielleicht erhöht sein bei der Divertikulitis. Und Ich war da auch im Labor Untersuchung großes Blutbild, Entzündungswerte, Urinprobe, Nierenwerte, Leberwerte, bestimmen. Schilddrüsenwerte auch. Schilddrüsenwerte auch. Als bildgebende Verfahren würde ich als Abdomensonografie durchführen. Bei der Divertikulitis erwarte ich Darmverdickung im betroffenen Darmbereich. Wenn es Komplikationen gibt, vielleicht werde ich eine Flüssigkeit im Bauchbereich, im Douglas-Bereich. Nicht Douglas-Bereich, Douglas. Douglas-Bereich erwarten. Vielleicht zum Ausschluss Nierenstein, Harnwegsinfekt würde ich Harnleiter und renal Struktur betrachten, ob es eine Erweiterung oder Stein gibt. Wann war denn die letzte Darmspiegelung von dem Patienten? Er hat 51 Jahre alt. Ich habe gefragt, vorherige Behandlungen, er hat aber nicht erwähnt. Haben Sie gefragt? Haben Sie gefragt, ob er eine Darmspiegelung gehabt hat? Ich habe nicht zielgerichtet gefragt, ich habe general gefragt. Ja, sollten Sie trotzdem fragen, ob er schon mal eine Darmspiegelung gehabt hat bei Ihrer Verdachtsdiagnose. Müssen Sie fragen, haben Sie die Vorsorgeuntersuchung machen lassen? Er ist ja schon über 50 Jahre alt, hat er schon mal eine Darmspiegelung gehabt, war er beim Urologen, hat er die Prostata checken lassen? Ne? Also Vorsorgeuntersuchungen sollte man ab 50 immer fragen. Ja, ich habe mir auch gedacht, und er ist begrenzte Alter für Vorsorgeuntersuchung. Aber vielleicht hat er ja schon mal was gehabt und vielleicht hat sein Er hat Hausarzt. erwähnt, vor 5 Jahren zur Kontrolle letztes Mal beim Hausarzt. Deswegen, ich möchte nicht Zeit verlieren, vielleicht. Aber Aber trotzdem kann man Sie fragen. haben recht, ich musste fragen. Trotzdem kann man fragen, ne? Okay. Okay, was machen Sie denn außer Ultraschall noch für Bildgebung? Wenn Sie im Ultraschall nichts sehen, Sie sehen im Ultraschall, sehen Sie nichts wegen schlechten Schallbedingungen, aber er hat erhöhte Entzündungswerte. Was machen Sie dann? Ja, ich werde eine Computertomographie mit Kontrastmittel durchführen. Bei der Computertomographie kann ich Darmverdickung von Darm genau feststellen und mögliche Krebszeichen kann ich beurteilen. Und nehmen Sie den Patienten stationär auf oder lassen Sie den Ja, gerne ambulant? natürlich. Wovon machen Sie das abhängig? Ob Sie den stationär aufnehmen oder nicht? Akute Vertikulitis ist eine akute Notfall. Innerhalb Stunden Komplikationen führen. Deswegen er muss stationär Be Behandlung zur Überwachung Und wie von behandeln Sie ihn? Ich werde erst einen Zugang legen, eine Flüssigkeit mit der Flüssigkeit einleiten und ich beginne Nahrungskarenz und ich Ja, ich werde eine intravenöse Antibiotherapie verabreichen. Und Würden Sie geben? okay. Welche Antibiotika würden Sie geben? Ja, bei der Divertikulitis mögliche Erreger, gramnegative Bakterien. Deswegen würde ich dritte Generation Cephalosporin und ja, gegebenenfalls Ciprofloroquinolon-Gruppe Antibiotika verabreichen und ja, gegen ja, anaerobe Bakterien, auch plus Metronidazol würde ich verabreichen. Sehr gut, okay. Und wenn Sie jetzt keine Entzündungswerte sehen im Labor, was machen Sie dann? Ja, vielleicht CRP-Werte und Ja, Entzündungswerte ist normal. Ja, was machen Sie dann? ich werde kontrollieren Urinproben-Werte. Er hat brennende Schmerzen und deswegen würde ich eine Harnweginfekt auszulösen heißt. Okay, Sie haben jetzt, der Urin ist unauffällig und im Blut ist nichts. Also der hat keine Leukozytose, kein CRP. Was machen Sie dann? Geben Sie trotzdem Antibiotikum? Es ist nicht erforderlich. Ich kann nur Analgetika geben Was würden Sie geben, Analgetika? und ich werde nicht steroidale Zum Beispiel Antirheumatismus, ja, Diclofenac oder Ibuprofen über die Vene. über die Vene. Ich glaube, Diclofenac. Nee, beides nicht. Okay. Novalgien ist gut. Novalgien, ne? Novalgien. Metamizol ist ganz gut. Ne? Und wenn er sehr starke Schmerzen hat, Aber können Sie auch ein bisschen. Dichloron, gibt es eine intravenöse Form Diclofenac? von Diclofenac in der Türkei? Mir nicht bekannt. In der Türkei gibt es. Okay, mir nicht bekannt. Also es gibt mir nicht bekannt, dass wir hier Ibuprofen oder Diclofenac über die Vene geben. Man gibt meistens über die Vene Novaminsulfon oder man gibt ein Opioidpräparat direkt. Petidin zum Beispiel, sowas in Art. Ne? Also das ist, können Sie überlegen, ob Sie das machen, aber kommt drauf an. Dann können Sie noch ein Vielleicht bisschen, Inflammasogen, ich habe vielleicht Buscopan geben. Ne? Angst. Können Sie auch machen, aber normalerweise ist die erste Wahl auch nicht direkt NSAR. Ne? Das ist nicht die erste Wahl an Schmerzmedikamenten im Krankenhaus. Das können Sie vielleicht ambulant probieren, ne? Aber naja, muss man gucken. Also ich würd nicht immer empfohlen tatsächlich. Ne? In der Türkei vermeiden wir Aber wir sind hier in Deutschland, ne? Wir sind hier in Deutschland. von Wir sind aber hier in Deutschland. Ja. Was Sie in der Türkei machen, ist egal. Okay, gut. Also wenn er jetzt keine erhöhten Infektwert hat, nehmen Sie den Patienten trotzdem stationär auf oder lassen Sie ihn wieder nach Hause gehen, nachdem Sie ihm Schmerzmedikamente gegeben haben. Ja. Ich werde ja, die Patienten achten, ein paar Stunden in der Notaufnahme bis die Abheilung von Beschwerden. Danach vielleicht kann ich zu Hause lassen. Okay, was empfehlen Sie dem Hausarzt? Wenn Sie Ja. ja den Bericht schreiben, was empfehlen Sie dem Hausarzt? Was soll der Hausarzt mit dem Patienten machen, wenn Sie ihn wieder nach Hause lassen? Ja, ich empfehle dem Hausarzt, die Patienten nach Gastroenterologen überwiesen, ob eine Divertikulitis auszuschließen und Ja, aber der bekommt den Termin erst in 4, 5 Monaten. Das dauert lange, bis man einen Termin bekommt. Was Sie machen können, Sie können dem, wenn der Patient jetzt nichts im Blut hat, und die Beschwerden werden besser, können Sie ihm, und Sie haben einen Ultraschall gemacht und Sie haben einen CT gemacht, ne? Haben Sie gemacht, ist alles unauffällig, aber Sie haben Gott sei Dank nichts gefunden, nichts Relevantes. Dann können Sie dem Patienten sagen, Sie können ihm einen Termin mitgeben, ne, ambulant. Der kann sich nochmal bei uns im Krankenhaus hier vorstellen. Sie müssen ihn nicht stationär aufnehmen. Sie können ihm einen ambulanten Termin für eine Darmspiegelung geben. Ne? Aber ich würde den tatsächlich einen Tag überwachen. Ne? Vielleicht muss man auch mal eine Stuhlprobe kontrollieren, haben Sie nicht gesagt. Ne? Einmal die Stuhlprobe wegschicken, ob er zum Beispiel, man könnte Kalprotektin bestimmen im Stuhl. Das sind diese Entzündungswerte, die im Darm sind. Ob er pathogene Keime hat, das würde ich auch kontrollieren. Also ich würde ihn schon einen Tag da lassen und einmal überwachen. Und wenn der Patient beschwerdefrei ist, gehen möchte, dann kann man ihn noch gehen lassen wieder. Aber Stuhlprobe ist definitiv wichtig, weil er hat ja schon anscheinend auch Durchfall, ne? Haben Sie erzählt. Das würde ich schon machen, auch wenn es jetzt nicht länger als eine oder zwei Wochen sind, würde ich trotzdem einmal die Entzündungszeichen, insbesondere das Kalprotektin, im Stuhl einmal nachschauen, ob das erhöht sein könnte oder nicht und pathogene Keime machen. Ne? Ansonsten, wenn Sie im Krankenhaus Kapazitäten haben, Sie haben freie Betten frei, können Sie ihn auch aufnehmen und die Darmspiegelung am nächsten Tag machen, ne? Wenn er keine Entzündungszeichen hat, nach abführenden Maßnahmen. Ne? Aber wichtig ist, wie Sie gesagt haben, Blutabnahme, Ultraschall und CT. Das ist ganz wichtig. Dankeschön. Sehr gut. Gibt es noch Fragen für den Patienten? Ist alles klar? Gibt es Unklarheiten? Irgendwas, was Sie interessiert, was besprochen werden sollte? Was vielleicht anders ist als in der Türkei und hier? Eine Differentialdiagnose, ne, haben Sie ja schon gesagt, könnte eine Colitis sein. An welche Colitiden denken Sie hier zum Beispiel? Was könnte es sein? Was im älteren Alter auch auftreten kann noch? Dickdarmcolitis. Genau, das ist richtig. Es kann Dickdarmcolitis sein. Es kann aber auch eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung sein. Ne? Es könnte vielleicht ein Crohn sein. Morbus Crohn sagt Ihnen was. Colitis ulcerosa vielleicht nicht. Das macht sich meistens eher mit Blut im Stuhl bemerkbar. Es könnte eine ganz normale Gastroenteritis sein. Ne, könnte auch sein. Krebs sein. Es könnte Krebs sein. Es könnte auch ein Appendizitis sein. Ja. Könnte auch sein, ne? Es könnte sein, dass das auch sein könnte. Viele Möglichkeiten. Ja. Bei Frauen kann es auch zum Beispiel sowas sein, in dem Alter vielleicht nicht mehr, aber so Adnexitis, Ovarialzystenruptur, sowas in der Art. Da muss man immer mit dran denken. Okay. Wenn er jetzt eine Divertikulose. Sie haben, sagen wir mal, Sie haben den Patienten aufgenommen. Er hat jetzt eine akute Divertikulitis und Sie haben ihn stationär behandelt. Wir gehen jetzt nicht auf die Stadien von Divertikulitis. Es gibt ja 1, 1a, 1c, b und so weiter. Ne? Geht weiter. Das können Sie nochmal nachlesen. Und Sie haben den Patienten jetzt wieder nach Hause entlassen, nachdem Sie ihn antibiotisch behandelt haben. Sie würden ja bei ihm keine, also Sie haben das im CT bemerkt, ne? Sie würden aber keine Darmspiegelung machen, richtig? Wenn er eine akute Infektion hat, würden Sie trotzdem eine Darmspiegelung machen oder nicht? Ja, eine Kolonoskopie ist kontraindiziert bei der akuten Divertikulitis-Attacken. Genau, dann empfehlen Sie ihm. Keine Perforationen führen. Ganz genau. Ne? Sie empfehlen ihm, im Verlauf eine ambulante Darmspiegelung zu machen, nach Abklingen der Infektion. Ja. Und wenn man jetzt eine Divertikulose hat, bekannt, was empfiehlt man dem Patienten so? damit es nicht wieder zu einer Divertikulitis kommt? Gibt es Empfehlungen, die man aussprechen kann dem Patienten? Ich werde einen Ernährungsberater sprechen, der eine Risikofaktor ungesunde Ernährung. Er raucht ja auch, Rauchen ist auch ein mit dem Rauchen Bluthochdruck zum Beispiel. Aufhören. Genau, er sollte eine ballaststoffreiche Ernährung machen, wobei das wieder auch momentan so im Gespräch ist. Viel Wasser trinken, ne? Sowas in der Art. Können Sie nochmal durchlesen einmal. Okay. Ist denn eine Divertikulose heilbar? Kann man die heilen? Bilden sich die Divertikel wieder zurück? Das ist nicht heilbare Krankheit. Man sollte von Attacken von Divertikulitis vermeiden, um die Maßnahmen einzuhalten. Und wenn er jetzt immer wieder eine Divertikulitis hat, so alle 2 Jahre zum Beispiel immer wieder, und was würden Sie dann empfehlen? Eine Kolektomie vielleicht kommt in Frage. Zum Beispiel ganz genau, ein operatives Verfahren. Genau. Sehr gut. Dann noch viel Spaß mit dem Patienten gleich, ne? Danke.